Yo, hey, ja, okay. Ja. Und die Sirenen gehen. Tropenalarm. Jeden Mittwoch um 3G, im Bus ab Felde. Fede um Fete, erwachsen sein Geld, Prioritäten. Leichen, Melk, Fett zum Hacken, Wellfleisch auf dem Teller. Du Back, Meckernamen, Grabsteine, Steine im Weg. Hey, ich wollte nie erwachsen sein. Nee, Quatsch, kein Scheiß. Ich wollte nie ein Vollbild sein wie der Mr. T. Diese Mr. T, diese Goldketten. Dieses Dolmetschen, dieses Vollfressen an den holländischen Golfplätzen. Ich kack ihnen ins Loch. In den Stollen oder in die Mensa. Momente, die du, ja, meine Ängste, du und deine Gänse toll fänden. Dein Interesse snattert ruhig schön, wenn euer Leben euch die Presse klaut. Ich habe ein paar Paparazzis in meinem Lebensraum. Dort wird doch Politesse sich mit allerhand Paragraphen Manifest erlaubt. Schau auf, stell dich heraus. Du hast ein Reframe aus der Sendung der Maus. Ich geb nen Scheiß auf. Ich hänge vieles an den Nagel, aber nur an die, ich selbst einschlage. Ich geb nen Scheiß auf deine ruppige Arte, deine kurzen Haare und das, was du als Vertrag laberst. Deine Welt ist ne Zeile, meine Welt ist die deine. Nur deine Zeile besteht aus Einzelheiten, die du nicht, ja, ganz schön streitest. Für Römer, Spinner und Lifer, doch back to the roots. Kappe Team Baby hat gute Parts zum Samplen. Hey, Virtual DJ, gerade bei den Tracks. Oli B und Will ist nimmer satt und Pille Palle, Kastanienbraun, Pille Buffer von Tracks. Ab Raum ohne Reframe, einfach stechen lassen, statt den Loop bemalte Schreckenhäuser. Street und Sonic, der Beef hat verarscht, er arscht doch die Equipe ab. Aber solange er sie nicht ausschritt, hat er Fortschritt Platz. Er hatte Nikotin und Dampf und ein Kollektiv des Rings. Im Seifenblasen hatte Dampf. Kollektiv links, Hansedampf, sei es drum, es wird allerhöchster Bahnhof zu ist. Die eine sind im Zelt geboren, Kapitalisten, Keks, Röder im Gratzen Gold unter den Ordner, Gladus, Rufo, Beeps und die Kleider, meine Worte in Zweifel, höre weiter, zieh, Bitch. Jeden Mittwoch um 3, jeden Mittwoch um 3. Zieht es Schnee oder Satives? Mit Schrauben gestreckelter Bricks erinnern die Menschen eines Knickknacks. In Freiberg, am Tag der deutschen Einheit, Vereinheit, Meinheit, Freiheit, es zieht es mich da, still it bang, wenn es Sticks damit esst. Letztes Soulfood gegessen war lecker, nix Jacke, nix Stellen, gab Schnecken und die Angestellten matten Stielaugen, Dirndlschnecken, macht im Stielaugen, doch Dresden ist dreckig. Bronzezeit, ich hab in Brotzeit, Bongs reinziehen bei YouTube, Schmand weg, Schandfleck, Angestellt, landet am Set, Parkett, Ballett, asexuell, eventuell. Pelle, Pelle, Element und du stellst mir Crime, Save, Friend, ich helfe einigen Reisenden. Du bist der Igel in meinem Scheinwerferlicht. Es holpert kurz, ja, ein Schlagloch erwischt. Mit der Krone Pi und das Katie. Danke für den Glasregen, danke für das Gasgeben, für das Nachlegen, Parallelen auf Sprachkanälen. Schieber, Mütze, Marke H&M, Marke Hut und Mütze, Marke Katie, Captain Tank. Zwei füchsliche mögen sich, sie stillt mich von Redneck. Mit Slang, Staub und Bart, Haare verdreckt, unterm Blau-Weiß-Tracker-Cap. So eine Mensch mit Flipper-Kette, Polo-Head und Gatsby-Head. Passendes Element, Rauch, Wolf, zu Aftershave. Max Black zum Geruch, frischer Wäsche, Lavendel und einem Spritzlamette. Duschen, Feuer, Treppe, der Sommer meines Lebens. Shisha-Qualm im Seifenblasen, wenn da Eier mit Rails spielen. Wie ein Skateboard-Witz und es ist Samstag, Samstagstraum. Nein, ich bin nicht wieder back in Dresden mit Nico, Mike und gehe wieder des Weges. Man hört, wie eine Bierflasche runterfällt. Doch es war eine Brille, die zerschellt. Wallungen und Spannungen, Tanzstunden, Stammkunden und der Geruch von Dönerläden, Radiomusik, Rauchen, Max Black ins Gras rützeln. Es riecht mal wieder nach schlecht getrockneten Pullovern, so säuerlich süß. Und ich sehe Leibniz Verpackung auf der Straße liegen im Licht und alles ebbt ab. So viele wollen in Hamburg ziehen und alles endet am Lackerfeuer und ich denk an dich. Alles das Getue und alles das Gehure, nur um dann am Lagerfeuer rumzuknutschen. Retro-Kutsche, manche haben Magen und Gruben, andere Sand in den Schuhen. Ich hab Kieselsteine und Roots in den Boots. In Ans Outman hat Sinnen nach dem Sektor überlebt. Es ist 12:30 und man hat doch alles gewonnen, alles Zero, NNN. Ich mochte sie wegen ihrer Augenringe. Sie war zwar blond, doch sparte mich wie Schraubzwinge und schleppte ab wie Unternehmen trotz Xbox-Schutz. Sonntags um 3 Sektor-Let's Play und die riesen Nasen auf Smartphone-Displays. Heimat im Reframe. Leider kann er nie lesen, Studentinnen auf Elf stecken, leben in Containern, Containern und den Sektor trifft Hermann, weiße Steine, E und Rost, B beim Brackwasser. Und die kleineren Bauteile eilern trauernden Weide, die Musik wird sehr, sehr leise. Ich stelle Kupitik mit der weißer Clubmatte beiseite und nach Überschlacken meiner Ausweise, dass der Ort hinter Sandsteine, solange wie der Finanzamt ein Handzeichen zu verabreichen, alle, das Weite. Ja, du bist eine Steuererklärung, das wirst du noch, oder was? Eine Betriebskostenabrechnung, ach ja, und den ganzen, na, das ist, ja. Okay, Randstreifen, Pfandleihe, Stadion, Refrain, nur und der, alle haben Smartphone, alle haben was zu reden, wie geht's denn, wie lebst denn, was Dresden, zwischen Ebenholz von hier, Alpha WGs, Böllern und rechtsextremen Klöschen, fürs Schmiede stehen, Schminke, Camper, Edding und ich brauch nur Speed zum Mond. Als Alaska auf dem Flatscreen, nach Redding, Sonny, Hemde, es war ein dummes Versteck, ich hab's aufs Spiel gesetzt, das letzte Rennen kenn ich, Stellen, Helllicht, wie rebellische Quellen, seltenes Ganja, mein Gehirn, ja, im Weltsaal, im Atom, Antikitare, Walnuss, Schaden, Herr im Sanat, alles Google, alles Gallens, alles Zahnarzt, Tannen in Australien, Himbeeren, Strawberries, die Banane zwischen Serialen, zwischen Stops, Audi, Araben, Audis und den anderen Marken, das Geräusch, wenn der Schallplatte abkratzt, Matratz, war Kraft, Gabache, Ecke, Talents. W-Punkt, Entwendepunkt versteckt. Per Capsule Check, Dragon Balls, Raps, Kette, Teletech und der alte Elten ist dies wieder halb sechs in Bibis. Nimm das Ziel spielend. Wie aversible Adjektive, Marketing, Harlequin, Paradies. Sardin. Sardin, Mara, Maritim, Sardin und Marco für King-Geschichten, das schon wie hier. Liegt Schnee rum, ein Platz der Genießung aus der Formgebung, ein gesund Brunnen der Begegnung. Selected den Quelltext von Melis, Helens und Janet, Edenets oder Chess, Bufat, Slavus, Slowfuß, Barfuß, Schnecken gegessen, mit den Fienen am gefleckten Citizen, Epic Street, Zwilling, Endorphin, Glasregen, Grasregen, Dresden, Knights und Zetten, Knights in the Shore, Dandin, ich schau aus wie ein Kremlin, ein, drei Zeilen für das gebrauchte Halbsieben Branding, smells like pretending, smells like wedding, smells like ending, smells like talent ending, talents even männlich. Und die wollen alle bei den Eltern gendern, gehen Pipi rennen, Fenstens ist es, wenn zu gequatscht, wo meine Arme herkommen. Ich trag einmal Polo schon wahrgenommen, Zackersonne, Karasonne, Kackersonne, Schokolade, Promenade, Neuballen, Heuballen, und du wächst an deinen Lebensaufgaben. Wyoming, Wyoming, oh nix. Ihr wächst, ich hab Behaarung, doch ich denke an die Väter, die mir gute Freunde bescherten. Manche steuerten sich einen Dreck, Eintagsparty, Eintagsfliege, Eintagsbiene. Ich schulde ihnen Tattoos, ja. Meine Liebsten, doch wir sind dick wie die Balloons. Nico Kajal, direkt aus dem Neandertal. Animal gestreckt wie Balika, Hannibal, Ani, Barbara, Rapiat, ihr plus random. An der Kardinal, Bilbal, Baris, Abspartam, Limbiskit, no one knows what it's like to be Beavis. Willis sind Tizen auf dem Müll kippen, wollen sie Tizen. Jeder kann hier freestylen, hab nen Goldfisch, Katscher oder vier Beiner. Bitte füttere mich und schaff mich nicht in die Heime. Ich sitz vor der Kirchengemeinde, esse Sushi in der Sonne, auf dem warmen Scheine, was hab ich in der Nase, gebe malerisch in Herbstfarben, Wind in den Haaren, in den Werkstatt, halt in eine Ausstellung von den Gemälden planen, treffe eine Frau auf dem Klavier, der Center, Wasser, Quäkes und bestelle mir eine Honig, gelbe Matte, benutze den Skill, Sprache und habe Erfolg, die Krone, wie der August, der starke Goldplatten und Beavis und Wattet, Seifen, Blasen, Schnappel des Raffen, Shisha, Qualm und Stone, Balladen, Fahrradunfall, Fazit des Tages, wenn ich sage, Oktober, Dienstag, der 6. No SODs, no motion, in dem Auto von Nico. Yo. Shitter, Alter, das geht auf wie im Cabrio von Sickau. Haha, the bitch, ey. It's flow.